Hier ist Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen, ich bin Michael Bohm und das sind die Themen. Lkw-Fahrer war bei tödlichem Unfall bei Viersen betrunken. CSU gibt sich beim Flüchtlingsnachzug in Härtefällen gesprächsbereit. Und das Wetter, viele Wolken um aktuell 2 Grad. Es ist 10 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Antenne Düsseldorf Nachrichten. Bei einem schweren Unfall auf der A61 bei Viersen ist in der Nacht eine Polizistin ums Leben gekommen. Eine weitere Kollegin schwebt in Lebensgefahr, ein anderer Polizist wurde schwer verletzt. Alle drei saßen in einem Streifenwagen, der ungebremst von einem LKW gerammt worden war. Laut der Polizei war der Fahrer aus der Ukraine betrunken. Weitere Infos von Malte Albrecht. Der LKW kam aus Richtung Niederlande und war schon dort der Polizei aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Als er die Grenze nach Deutschland passierte, warnte die niederländische Polizei die deutschen Kollegen. Daraufhin warteten die drei Beamten an der Autobahn bei Viersen mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinkanlage. Der 40-Tonnen-LKW geriet kurz davor ein weiteres Mal in Schlingern und prallte in den Streifenwagen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt, der Mann aus der Ukraine wurde aber wegen Fluchtgefahr erst einmal festgenommen. Im Streit um den Familiennachzug für Flüchtlinge zeigt sich die Union gesprächsbereit. Man könne über Härtefälle reden, sagte Bayerns Innenminister Herrmann der Süddeutschen Zeitung. Wichtig sei, dass die Obergrenze von 200.000 Zuwanderern pro Jahr nicht überschritten werde. Und Ziel müsse es bleiben, den Familiennachzug auch über März 2018 hinaus auszusetzen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einen schweren Anschlag mit rund 40 Toten gegeben. Außerdem wurden nach offiziellen Angaben mindestens 30 Menschen verletzt. Gil Yaron berichtet. Ziel des Anschlages war ein schiitisches Kulturzentrum, in dem zum Tatzeitpunkt eine Feier abgehalten wurde. Laut ersten Berichten sprengte sich zuerst ein Selbstmordattentäter in dem Gebäude selbst in die Luft. Als dann die Menschen zu Hilfe eilten, explodierten vor dem Haus 2 weitere Sprengsätze. Extremisten wie die Anhänger von Al-Qaida oder der Terrormiliz Islamischer Staat betrachten andere Strömungen im Islam als Ketzerei und bekämpfen sie in aller Welt. Diesmal ereignete sich der Anschlag in einem schiitischen Viertel von Kabul. Dort hat die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat in den vergangenen Monaten wiederholt schwere Attentate verübt. Nach dem Bombenanschlag von St. Petersburg spricht Präsident Putin jetzt von Terror und er droht mit noch härterem Vorgehen. Zwar werde man sich weiter an die Gesetze halten, sagte Putin, aber sobald Mitarbeiter in Gefahr seien, würden die Banditen liquidiert. In St. Petersburg war in einem Supermarkt eine kleine selbstgebaute Nagelbombe explodiert. 13 Menschen wurden verletzt. Der türkische Staatspräsident Erdogan bewertet die deutsch-türkischen Beziehungen jetzt als besser. Es gab Probleme, aber unsere letzten Gespräche waren überaus gut, sagte er. Vor dem Verfassungsreferendum im April hatte es unter anderem Ärger um geplante Wahlkampfauftritte Erdogans in Deutschland gegeben. Die Beziehungen sind aber auch wegen 8 Deutschen belastet, die in der Türkei noch immer festgehalten werden. Und so war die Nachrichten mit Michael Bohm. Das Wetter. Sascha Scheuer mit den Aussichten. Guten Tag. Guten Morgen. Es bleibt noch etwas bei den dichten Wolken. Die bringen noch Regen und teilweise Schneeschauer runter. Spätestens ab dem Nachmittag wird es deutlich trockener. Hier und da auch mit Sonnenstrahlen und maximal 6 Grad. Morgen fängt es locker an, wird später aber wieder ungemütlich. Und glatt kann es zwischendurch immer noch mal sein. NRW Verkehr. Die A3 Köln-Oberhausen, Vorsicht zwischen Raschette Ohligser Heide und Kreuz Ilden. Da sind der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt nach einem Unfall. Es laufen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis 12 Uhr. Und das sind 2 Staumeldungen mit längeren Wartezeiten. A3 Köln-Oberhausen zwischen Solingen und Kreuz Ilden 1 Kilometer Stau plus 5 Minuten. Und die A44 Kassel-Dortmund zwischen Werl Süd und Unna Ost 1 Kilometer Stau plus 4 Minuten. Antenne Düsseldorf am Vormittag. Ich bin Katharina Theule, schönen guten Morgen und Achtung, Kopf runter, liebe Freunde. Gleich fliegen hier die Schneebälle. In einer Stunde startet auf Schalke die Schneeballschlacht WM. Ja, es gibt Leute, die so gut im Schneeballwerfen sind, dass sie extra eine Weltmeisterschaft dafür veranstalten. Worin sind Sie richtig gut? Ich kann zum Beispiel besonders toll, kann ich denn? Erst mal überlegen. Ich glaube, keiner vergisst beim Zwiebelschneiden so viele Tränen wie ich. Das kann ich richtig gut. Was können Sie besonders toll? 0180 55 88 770 für 14 Zentiminute aus dem deutschen Festnetz. Vom Handy maximal 42 Zentiminute. Oder wenn Sie gerade eh online sind, schreiben Sie mir doch kurz eine Mail über unsere Homepage. Antennedüsseldorf.de. Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Will mein Herz in ihren tiefblauen Swimmingpool versenken. All die Welt um sie herum lassen sie nicht richtig atmen. Hier stirbt man ordentlich, der Tod persönlich mit den Rasen.

ist ja mega. Schauen Sie mal auf unser Lichtblicke-Spendenkonto auf lichtblicke.de. Da finden Sie den Spendenstand. Über 1,9 Millionen Euro. Wow. Allein bei den Kaleido-Auktionen sind ja fast 45.000 Euro zusammengekommen. Da haben wir so viele coole Sachen versteigert, die Sie sonst so nirgendwo kaufen können. Zum Beispiel das gemeinsame Essen mit YouTuber Revinside. Michael Müller hat das ersteigert für 705 Euro. Und wir können jetzt auch endlich telefonieren. Vor Weihnachten ging es nicht, weil es eine Überraschung für seinen Sohn sein sollte. Herr Müller, wie oft hat der Jonas Sie denn mittlerweile abgeknutscht? Geknutscht, ja. Ich sag mal, in dem Alter ist das Knutschen nicht mehr so schlimm, aber ich sag mal, er hat sich absolut darüber gefreut, also hat sich wahnsinnig gefreut. Und ich denke mal, für ihn ist da ein sehr, sehr großer Traum in Erfüllung gegangen. Dann denken wir uns jetzt mal zurück zum Heiligen Abend bei Familie Müller. Wir setzen uns mal zu Ihnen unter den Tannenbaum oder aufs Sofa. Ja. Erzählen Sie uns, wie das gelaufen ist mit der Überraschung. Wir wollen alle Details hören. Wie war das? Ja, also es war so, dass wir ein Grußvideo bekommen haben von Revinside und dass er uns auf dem Handy aufgenommen hat, mir per WhatsApp geschickt hat vorab, was ich sehr, sehr nett von ihm fand. Diese Einladung, die er ausgesprochen hat, die haben wir dann aufs iPad überspielt und haben meinem Sohn dann am Heiligabend das iPad vorgelegt und mit Play begann dann das Grußwort oder die Ansprache von Revinside, wo er ihn dann also persönlich eingeladen hat nach Köln. Ja, und dann, wie gesagt, kam dieser Staunen und die Freude dann. Wie hat Jonas reagiert? Was hat er gesagt? Ja, erstmal hat er gar nicht so viel gesagt. Er hat erstmal nur sehr, sehr erstaunt geguckt. Aber man sah es den Augen an, den Mundwinkeln an und was dann ja in ihm vorging, sah man dann am Gesicht. Reichen Sie mir den Jonas doch direkt mal eben rüber, Herr Müller. Hallo. Erzähl du uns doch mal, wie war das, als der Papa und die Mama die Revinside Grußbotschaft vorgespielt haben? Ja, das war ganz lustig. Ich habe mir auch Merch gewünscht vom Revi und dachte mir so, ich ziehe das T-Shirt mal so an. Mein Vater meinte zu mir so, ich soll das mal anlassen. Und ich dachte mir so, okay. Dann meinte er, setz dich mal vor den Weihnachtsbaum. Und ich dachte mir so, was kommt denn jetzt? Auf einmal habe ich dann das iPad in die Hand gedrückt bekommen und habe ich die Botschaft gesehen. Und ich war echt fassungslos. Sensationell. Und jetzt bist du eingeladen zu einem Abendessen mit Revinside. Hast du dir schon überlegt, was du ihn fragst, worüber du dich mit ihm unterhalten willst und so? Ja, also das habe ich mir auf jeden Fall schon überlegt, aber es gibt so viele Fragen, ich glaube, die ich mir auch dann vielleicht mal aufschreiben werde, dass ich dann nichts vergesse und vielleicht kommt es dann natürlich aus dem Kopf auch, aber ich glaube, es werden auf jeden Fall ein paar feste Fragen kommen. Ich sehe das schon, dein Essen wird nachher unangerührt da stehen bleiben, weil du die ganze Zeit mit ihm quatschen willst. Das könnte sein. Aber die Gelegenheit bekommt man ja auch nicht so oft, ne? Genau. Super, Jonas, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Revinside, sag ihm auch nochmal liebe Grüße, dass er das mitmacht, ist eine tolle Sache. Vielen Dank. Jonas darf also gemeinsam mit YouTube-Star Revinside Abendessen, quatschen, Fotos machen. Und dafür gehen 705 Euro an Kinder und Familien in NRW, die in Not sind. Die können Sie natürlich auch unterstützen. Rufen Sie an 0800 50 80 580. Nummer ist natürlich kostenlos. Oder Sie machen das eben schnell online über lichtblicke.de. Antenne Düsseldorf. Like we say we do, not just empty words for a week or two. Make the world your priority. Try to live your life ecologically. Play a part in a greater scheme. Try to live the dream on a wider scene. Let's come together. Der letzte Donnerstag des Jahres. Und da gibt es noch schnell was ganz Neues für Sie. Joseph J. Jones, Crawl. Eine Nummer mit richtig viel Wumms zum richtig schönen Lautreden. Meet me on the corner. I'm bringing a little piece of you that I can keep beside me when the nights are growing colder. Meet me in the shadows. Bring a little complication to my life until you fuck my mind and leave me lonely. Don't crawl back to him, don't lead me astray. Don't fall into his wicked gates. Look me in the eye, tell me what it takes to keep you here another day. Tell me how to love you. Tell me how to be the mess you left behind. The one you cast aside, you keep on talking. Keep me in the shadows. The dirty stain you can't explain. You don't regret until the morning. When you crawl back to him, don't leave me astray. Don't fall into his wicked games. Look me in the eye, tell me what it takes to keep you here another day. Antenne Düsseldorf. Decisions as I go to win. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. When I call, hate will make you cautious, love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Feiern die Plana Jubelwochen. Vier neue Planerhäuser und jede Menge Vorteilsangebote. Feiern Sie mit bis Ende Januar und nur solange der Vorrat reicht. Alle Infos unter plana.de. Plana Küchenland. Ich bin's, die Ranzenfee. Kommt doch mal zu mir auf die Wiesenstraße in Düsseldorf und schaut euch die Riesenauswahl an Deuter und Daddy-Das-Ranzen an. Ich freue mich auf euch. Plana Küchenland. Ganz in Ihrer Nähe und unter plana.de. Plana Küchenland. Nur noch für kurze Zeit. McDonald's Monopoly mit dem McChicken Classic für nur 1,99 und Millionen von Gewinnen. Zum Beispiel 30 Fiat 500 Cabrio, 500 Fallschirmsprünge über My Days oder 15 Reisen zu Santa Claus von Coca-Cola. Jetzt Sticker abziehen und gewinnen. Ich liebe es. Und verbindliche Preisempfehlung. So ein Geschenk gab's noch nie. Höffner schenkt Ihnen satte 30% auf Möbel, Küchen und Matratzen. Gilt auch auf Marken, reduzierte Artikel und Expressware. Nur bis Dienstag. 30% ohne Wenn und Aber. Und ohne Wenn und Aber heißt bei Höffner wirklich ohne Wenn und Aber. Mehr unter höffner.de. Hallo, ich bin's, Birgit Schrowange. Wenn Sie selbst im Winterschlussverkauf ein Schnäppchen schlagen, dann passt's. Kaufen Sie 2 reduzierte Teile, dann sparen Sie zusätzlich 20%. Ab 3 reduzierten Teilen sparen Sie zusätzlich 30%. Bei 2 20% gespart, bei 3 30% gespart. Bei Adler. Adler. Alles passt. Und bis Dienstag verwöhnen wir Sie außerdem bis um 11 Uhr mit einem leckeren Champagnerfrühstück. Ach ja, und alle Höffner-Sonderöffnungen zwischen den Jahren finden Sie unter höffner.de. Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Stoßen Sie an auf die festlichsten Tage des Jahres und feiern Sie gemeinsam mit der Familie und guten Freunden. Und deshalb bitte ein Bit. Antenne Düsseldorf, der beste Mix. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

Hier ist Antenne Düsseldorf. 2017 ist fast Geschichte. Jetzt geben wir nochmal alles. Die besten aktuellen Hits für den Jahresendsport. Ja, ich habe zu Hause meinen ganzen Schreibtisch voller Papierkram. Steuererklärung muss ich noch machen und das muss ich alles erstmal abarbeiten und dann kann das neue Jahr kommen. Der beste Mix in Ihrem Lieblingsradio. Und Ende, der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verfehlt. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Ey, wenn sich alles im Kreisen bewegt. Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir grad passiert. Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo. Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Dezember. Schnee ist nicht in Sicht. Regen? Ja! An Silvester, überhaupt am ganzen Wochenende, wird sehr viel regnen. Aber Schnee? Nein. Wenn Sie Schnee wollen, müssen Sie sich in die Arena auf Schalke begeben. Da liegt gerade richtig viel Schnee. Heute ist Biathlon World Team Challenge auf Schalke. Und die Weltmeisterschaft im Schneeballwerfen. Die fängt jetzt gleich um 11 an. Und wissen Sie, wer richtig gut im Schneeballwerfen ist? Holger Schultheiß, amtierender Schneeballschlacht-Weltmeister. Und der sagt Ihnen jetzt, wie Sie so einen Schneeball am besten werfen. Eigentlich wie so ein Handball wirft man den. Und es ist halt eben wichtig, dass der Schneeball rund ist. Der muss gut in der Hand liegen können. Also ich habe recht kleine Hände, ich habe also kleine Schneebälle. Ein Freund von mir, der hat natürlich große Hände, der hat einen großen Schneeball in der Hand und wirft den. Der hängt immer von den Händen auch ab. Und da kommt es nicht auf die Größe an. Wissen Sie Bescheid für die nächste Schneeballschlacht. Sollte in diesem Winter noch mal irgendwann Schnee fallen. Übrigens heute die Schneeballschlacht-WM auf Schalke. Das ist keine wilde Rumrennerei. Da gibt es ganz klare Regeln, wie bei einer richtigen Weltmeisterschaft. Man darf nicht mehrere Schneebälle auf einmal aufheben. Man muss die Schneebälle formen. Man darf also nicht irgendwas nehmen, was jetzt gerade unten einfach nur liegt. So einen vereisten Klumpen und den dann rüberwerfen, sondern man muss die Schneebälle schon formen. Sonst hätte es auch ganz schön weh. Eisbrocken im Gesicht muss nicht sein, ne? Also, es werden ordentlich Schneebälle geformt und dann geht's für Holger und sein Team rauf aufs Spielfeld. Ein Spielfeld ist, glaube ich, so 12x5 Meter groß und es stehen sich zwei Teams gegenüber, jeweils 3 Personen. Und es gibt auch eine Zone in der Mitte, die man nicht betreten darf. Also man wirft immer nur auf Distanz. Man läuft jetzt nicht einem hinterher, sondern man hat seinen Bereich, wo man steht und dann wirft man. Und trifft dann hoffentlich auch. Ich wäre die perfekte Zielscheibe. Ich bin so eine lahme Ente. Mit mir als Zielscheibe würde jeder Weltmeister werden. Worin sind Sie denn richtig gut? Im Leute beim Mensch ärger dich nicht rausschmeißen? Im Zwiebel-Met-Wettessen gegen Ihren besten Kumpel? Rufen Sie an 0180 55 88 770 oder Sie schreiben mir eine Mail über unsere Homepage. Antennedüsseldorf.de. Ich bin Katharina Theule. Übrigens auch sehr gut im richtig schön schief mitsingen. Hierzu zum Beispiel Fear in the Slaughterhouse. Time to wonder. We've got time to wait. While we wait, we're told it's too late. We're always moving circles in a world of hours and days. We've got bones and blood. Is this all what we've got? I thought there was a brain, but maybe I just thought I'm dead. And this is not the time to wonder. And this is not the time to cry. And this is not the time to sleep while we fight. And this is not the time to die. Realities and dreams. Reality's not what it seems. It's not the way we want it. It's just the way it gotta be. We've got love and hate, but we can't rest estimate. And this is not the time to sleep while we fight. And this is not the time to die. And this is not the time to wonder. Cause this is just the time to fear. Oh, don't worry about the meaning. Don't worry about the worry. It's the question that is here. Hallo? Ja, Selina Gomez hier. Können Sie bitte einen Krankenwagen schicken? Meine Mutter, ja, sie findet meinen Freund scheiße. Ach du meine Güte. Die Mutter von Selena Gomez ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und schuld soll angeblich Justin Bieber sein. Ja, der ist ja wieder mit Selena Gomez zusammen. Und deren Mutter hat sich darüber angeblich so dermaßen aufgeregt,

Bis zu 50%? Wirklich? Bis zu 50? Ja, Galeria Kaufhof hat jetzt bis zu 50% reduziert. Auf tausende Artikel tolle Rabatte sichern. Auch online. Sale bei Galeria Kaufhof. Mein Auto hat Leichtmetallfelgen. Meiner hat Sitzheizung. Meiner hat sogar 5 Jahre Garantie. Meiner hat den Hammerpreisvorteil. Was sagst denn du dazu? Was hat dein Auto so? Alles. Lassen keine Wünsche offen. Die Sondermodelle Clever von Skoda. Freuen Sie sich auf modernste Connect-Features, viele Ausstattungsdetails, 5 Jahre Garantie und bis zu 4.000 Euro Preisvorteil. Erfahren Sie mehr bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder unter skoda.de/clever. Skoda. Simply clever. Nur noch für kurze Zeit bei McDonald's Monopoly. Der einzigartige Big Monopoly Bacon. Und dazu der McChicken Classic für nur 1,99. So schmeckt nur McDonald's. Ich liebe es. Unverbindliche Preisempfehlung. Bei uns hat's gefunkt. Angebote zum Verknallen bei Aldi. Zum Beispiel Raclette-Platte vom Schwein und Rind. 500 Gramm. Diese Woche zum Aldi-Preis von 4,59 €. Jeden Knallertag besonders. Einfach Aldi. Antenne Düsseldorf. Unsere Hits gleich nach 11. Das ist der beste Mix.